Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Martina Schulte ist gerade reingekommen und hat gesagt, Marlies, dieser Song passt fantastisch zu unserem nächsten Thema. An wen denkt man momentan, wenn man hört Barfuß am Klavier? Natürlich an Yannis Varoufakis. Der hat doch diese fantastische Homestory gemacht, wo er so in so einem Nobel-Appartement so ganz dezent gestellt an einem Klavier sitzt und so tut, als könnte er fantastisch gut spielen. Yannis, wir werden dich vermissen. Seit gestern bist du ja nicht mehr Finanzminister von Griechenland. Deinen Job macht jetzt der Euklid Tsakalotos. An den Namen muss man sich ja erstmal gewöhnen. Und gestern der Abgang allein von Yannis Varoufakis auf seinem Motorrad in den Sonnenuntergang rein. Ne? Ganz großes Kino. Außerdem wurde viel drüber gesprochen. Es war also wirklich sein Abgang gestern Twitter-Trending-Topic Nummer 1. Martina hat sich angeschaut, wie das denn so gesehen wurde. Gut oder schlecht? Wie sah es aus? Wie haben sie es kommentiert, die Leute? Naja, das hängt halt wie bei allen Nachrichten aus Griechenland immer mit dem Standpunkt des Betrachters zusammen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal diese ikonischen Fotos, die zeigen, wie Varoufakis gestern also auf dem Motorrad mit seiner Frau hinten drauf ohne Helm aus dem Ministerium raus. Ja, er mit Helm und sie ohne. Da habe ich erst gedacht, was soll das denn? Ne? Soll die lange blonde Mähne im Wind flattern oder braucht er eine neue Frau? Also ne, will er, dass sie runterfällt? Ich glaube, es war ihre Frisur, die wollte sie einfach nicht. Naja, aber jedenfalls seine Fans bei Twitter und in den Medien, die meinen jedenfalls, dass er einen stilvollen Abgang hingelegt hat. Yannis Varoufakis does know how to make an exit, if not a Grexit, haha, schreibt der Autor des Live-Blogs im Guardian, fand ich sehr lustig. Die, die ihn nicht so mögen, kommentieren das Foto anders. Sie sagen, Varoufakis auf dem Motorrad habe ausgesehen wie ein Bankräuber auf der Flucht und sie schreiben, ob er denn nicht wisse, dass es in Griechenland nichts mehr zu stehlen gäbe. Mhm. Das heißt, schon an den lapidaren Kommentaren zu dem Foto kannst du sehen, wie emotional und wenig sachlich eigentlich fast alles ist, was wir in diesen Tagen über Griechenland lesen. Na, ich meine, der hat ja auch polarisiert, der Yannis Varoufakis, die ganze Zeit, die er im Amt war. Ich nehme an, dass viele Gegner auch vor allem erleichtert sind, dass er jetzt weg ist. Ja klar, also vor allen Dingen auch die Gruppe, die sich ideologisch auf der anderen Seite befindet. Also einer twittert hier zum Beispiel, um fair zu bleiben, ein bekennender Marxist als Finanzminister. Das konnte ja nicht gut enden. Das twittert hier ein User namens Marcher Lord. Faznet meint, angesichts der nicht nur in Kreisen europäischer Finanzminister grassierenden akuten Varoufakis-Müdigkeit werde dessen Rückzug wohl nicht mit allzu großem Bedauern gesehen. Der belgische Finanzminister Johan van Overfeld, der hat sich auch schon bei Twitter geäußert, der weint ihm keine Tränen nach. Er meint hier, Varoufakis habe die Dinge für sich selbst kompliziert und er sagt hier, Zitat, es sei nicht nett gewesen, seine Kollegen als Terroristen zu beschimpfen. Wie er das jüngst gemacht hat. Aber seine Fans, wie reagieren die? Ich meine, er hat ja auch Fans. Er ist ja auch kein dummer Typ. Also, er hat beinharte Fans. Ja. Na, er hat ja auch 1000 Meme irgendwie im Netz schon irgendwie gehabt. Die Gabi Zimmer, das ist die linken Vorsitzende im Europäischen Parlament, die twittert hier zum Beispiel, der Rücktritt von Varoufakis sollte helfen, die Türen für neue Verhandlungen zu öffnen. Ein Schritt, der Würde und Verantwortungsgefühl beweist, wird schon jetzt ebenfalls zurücktreten. Geäußert hat sich auch ein Parteifreund Georgos Katrugaklos, der ist der Verwaltungsminister der Syriza-Partei und der meint, Varoufakis war ja nie ein Klotz am Bein dieser Regierung, sondern er war wertvoll für Griechenland, dieser Rückzug der Zeuge von Selbstlosigkeit. Interessant und sehr schön fand ich auch noch den Kommentar in der FAZ. Die haben sich nochmal mit seiner oft ja sehr brachialen Art beschrieben, befasst und die schreiben hier, mit seiner verbalen Aggression reagierte Varoufakis auf die strukturelle Gewalt der Gläubiger, die Griechenland permanent neue Sparprogramme verordneten, die das Land verarmen lassen. Die sagen hier, Varoufakis habe mit dem griechischen Premier so ein Good Cop, Bad Cop Theater aufgeführt und der Autor meint hier, in deutschen Medien wird gern der Eindruck erweckt, die Griechen hätten mehr Zugeständnisse herausholen können, wenn Varoufakis nicht so penetrant gewesen wäre. Doch der Autor meint hier, es sei genau andersherum gewesen, er hätte einen guten Job gemacht. Varoufakis polarisiert, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ich weiß nicht, wie Jan Böhmermann das sieht, ob er ihn liebt oder hasst. Auf jeden Fall konnte er viel mit ihm anfangen. Man konnte ihn nämlich wunderbar benutzen, um schöne Lieder über Varoufakis zu singen. Zum Beispiel dieses hier. In diesem Sinne, viel Spaß, Yannis Varoufakis beim Motorradfahren. Vielen Dank, Martina Schulte, für die Infos. Und die Links packen wir euch später in unseren Blog. Schaum oder Hase auf deradiowissen.de. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?